Ich arbeite ausschließlich mit dem Gehirn. Yeah. Was geht ab? Sido und Helge Schneider. Helge Schniesel, wie wir Rapper sagen. Cheer. Aha. Oh. Was ist nur los in diesem Land? Oh. Alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Was ist nur los in diesem Land? Oh. Alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Was ist nur los in diesem Land? Bei uns zu Hause wohnt ein rosa Elefant. Was ist nur los in diesem Land? Alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Helge, was geht ab? Josido, was geht ab? Alles klar. Na klar. Bist du schon lange da? Ja, ich warte auf mein Skateboard. Cool. Und sonst so? Nix. Aha. Auch ein Schluck von meinem Bier? Na gut, okay, dann bleib ich noch ein Weilchen hier. Josido, was geht? Sag mal, hast du nicht was zu tun? Nee, Helge, ich hab doch keine Arbeit. Hammer, Fett, Bombe, Cut. Was ist nur los in diesem Land? Alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Was ist nur los in diesem Land? Alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Was ist nur los in diesem Land? Bei uns zu Hause wohnt ein rosa Elefant. Was ist nur los in diesem Land? Alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Ich sehe doch keine Arbeit, Respekt dafür. Ein richtig fauler Arbeitsloser steckt in dir. Wieso? Ich bin doch fleißig. Fleißig am Chillen und auf das, was die anderen machen, scheiße. Schön. Pass mal auf, mein Junge, ich muss dir jetzt was sagen. Aha. Schweren Koffer kann man nicht alleine tragen. Wenn du aus dem Wasser kommst, dann bist du immer nass. Okay, ich hab verstanden. Hammer, Fett, Bombe, Kratz. Oh. Was ist nur los in diesem Land? Alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Was ist nur los in diesem Land? Alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Was ist nur los in diesem Land? Bei uns zu Hause wohnt ein rosa Elefant. Aha. Was ist nur los in diesem Land? Alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Schuster, Lehrer, Polizist, Sultan, Papst und Kommunist. Siemens, Karstadt, FBI, Atomfabrik und Babybrei. Mr. Bennett, AIG, Microsoft und KDB, KGB und Leckermann. Und der Bäcker, Leckerland, Schlecker, Milka, Mannesmann. Und der Flaschensammelmann, China, Restaurant, Taipei, Avatare in 3D. Grüne Karte für L.A., Fotoshooting, ja okay. Wirklich alle Leute gehen arbeiten, nur ich nicht. Was ist nur los in diesem Land? Alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Was ist nur los in diesem Land? Alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Was ist nur, was ist nur, was ist nur, was ist nur? Bei uns zu Hause wohnt ein rosa Elefant. Was ist nur los in diesem Land? Alle Leute gehen arbeiten, nur ich nicht. Arbeit ist gut, wenn sie ganz weit weg ist. Close.